Beate Zschäpe will den Opfern des NSU-Terrors weiterhin nicht Rede und Antwort stehen. Das geht aus einer Erklärung hervor, die sie heute von ihrem Verteidiger verlesen ließ. Opferanwalt Mehmet Daimergüler ist empört. Frau Zschäpe hat vor einem Jahr erklärt, sie entschuldige sich bei den Opferangehörigen. Und gleichzeitig weigert sie sich, Fragen der Opfer zu beantworten. Und meine Mandantin wüsste ganz, wieso musste eigentlich mein Vater sterben? Zwar ließ Zschäpe erklären, dass sie eventuell antworten werde, sollte sich der Strafsenat Fragen der Nebenklage zu eigen machen. Das mache es aber kaum besser, kritisiert Opferanwältin Antonia von der Behrens. Das ist ganz klar noch einmal eine extreme Abwertung der Nebenkläger. Für Aufsehen sorgte heute der mittlerweile vierte Auftritt eines Zeugen, den die Nebenklage als einen der möglicherweise wichtigsten des ganzen Verfahrens bezeichnet. Marcel D., Neonazi und einstiger V-Mann des Verfassungsschutzes. Einer, der ganz nah dran gewesen sein soll am NSU. Doch seine V-Mann-Akten wurden geschreddert. Bei seinen früheren Auftritten im NSU-Prozess log er zudem so dreist, dass die Bundesanwaltschaft gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage anregte. Und ausgerechnet dieses Verfahren nahm der Zeuge heute zum Anlass, die Aussage zu verweigern. Was die Thüringer Bundestagsabgeordnete der Linken Martina Renner, die den Prozess heute beobachtete, wie folgt kommentierte. Ich glaube, das war ein Fehler, wissentlich oder unwissentlich, der Bundesanwaltschaft. Ein zentraler Spitzel hat heute nicht ausgesagt und so wird es wohl bleiben. Marcel D. muss nun zwar mit einer Verurteilung wegen Falschaussage rechnen, doch zugleich wurde eine wichtige Chance zur Aufklärung der NSU-Affäre vergeben.